schon rein, so da nicht zum anderen nachfragen, sag mal, wie geht's denn? Sag mal, du bist sehr gut. Oder was magst du? Ich bin jetzt Vertreter. Bitte. Du bist Vertreter? Wie was? Ich bin ein Bauernsdiktator. Du musst aber mein Verkäufer-Schmäh anhören. Der ist Glas. Geh mal mit. Der geht mit dir mit. Der klopft bei einer Tür an. Schaut eine Dame raus. Nee, Frau, ich bin Vertreter für die Bauernsdiktator. Ich bin mehr als vorführen, wie ich immer das Mittel anwendet. Sie nehmen die Wanzen zwischen den Daumen und Zeigefinger und treffen das Präparat der Wanzen zwischen die Schulterblätter. Dann kippen Sie die Wanzen ganz leicht nach vorne. Das Präparat ringt der Wanzen in die Augen und die Wanzen wird blind und weiß nicht, wo sie beißen soll. Sag den Schmidt schon, wenn ich die Wanzen zwischen Daumen und Zeigefinger habe, dann Druck ist ja. Sag ich, oh, so geht's auch. Da fällt der Maurer vom fünften Stock vom Gerüst runter. Eine gewaltige Menschenansammlung auf einmal sagt hinter einer, was ist denn da passiert? Steht der Maurer auf und sagt, ich weiß nicht, ich bin selber erst gekommen. Da geht eine ältere Dame bei einer Party mit dem Glas in der Hand durch die Gemächer. Auf einmal sieht sie in einer Ecke einen etwas älteren Herrn mit seiner Joggermatratze vor dem Gesicht stehen. Der putzt sich gerade die Angläser, sagt sie zu ihm, entschuldigen Sie, sind Sie nicht der bekannte Professor Dr. Wurzel? Der das Buch geschrieben hat, die Aquariumfische in der Pubertätszeit und deren Schuppenbildung. Sagt er, ja, das bin ich. Haben Sie das gelesen, gne Frau? Sagt sie, ich hab's gekauft. Sagt er, aha, Sie waren das. Da sagt der Richter zur Angeklagten, sagen Sie mal, warum haben Sie ausgerechnet Ihren Garten mit Pfeil und Bogen erschossen? Jetzt wissen Sie, Herr Radio, wollen die Kinder nicht aufwecken. In einer kleinen amerikanischen Stadt, bei einem Wirten im Hinterzimmer, spielt eine Runde Poker ein katholischer Pfarrer, ein evangelischer Pfarrer und ein Rabbiner. Auf einmal geht die Tür auf, kommt ein Sheriff herein, die schmeißen die Karten weg. Sagt der Sheriff zu den katholischen Pfarrer, Sie haben gepokert. Sagt er, nein, um Gottes Willen, nein. Da schwören Sie bei Gott. Denkt sich der katholische Pfarrer, der Herrgott wird mir schon verzeihen. Ich schwöre bei Gott. Sagt er zu den evangelischen Pfarrer, aber Sie haben gepokert. Sagt er, nein, wirklich nicht. Da schwören Sie bei Gott. Dann sagt er, wenn mein Kollege geschworen hat, dann kann ich sie auch tun. Ich schwöre bei Gott, sagt er zu den Rabbinen, aber Sie haben gepokert. Sagt er, Herr Sheriff, der kann schon allein nicht pokern. Da sagt die Mutter zum kleinen Franzl, hörst du, es war so Zeit, dass du mit beichten gehst. Sagt er, bitte Mutter, wir in die Kirchen reinkommt, alles leer, wenn wir her da. Der schaut im Beichtstein, liegt der Pfarrer so drin. Goldene Uhr mit der Kette. Der kleine Bub geht hin, mutiert dem Sohn, steckt sie ein. Von mir wird er wach, was machst du denn da? Der Pfarrer, die Mutter hat gesagt, ich soll mal in Beichten gehen. Er sagt, fang an. Sagt, wissen Sie, Pfarrer, ich habe eine goldene Uhr gestohlen. Sagt, die gibst du sofort zurück. Er sagt, nicht mir, den, was du gestohlen hast. Sagt, der will sie ja nicht. Sagt, dann kalt das. Da treffen sich zwei Männer auf der Straße, der eine macht da so gebückt eine Arbeit, sagt, entschuldigen, was machen Sie da? Sagt er, ich sammle Rosknebeln. Er sagt, ja, für was? Er sagt, die streue ich daheim über die Erdbeeren. Sagt er, komisch, ich habe immer Zucker genommen. Da sagt der Graf Bobi zum Rudi, sag einmal, Rudi, warst du schon mal in Hongkong? Sagt er, nein, noch nie. Zuerst muss doch den Baron Sedlmeier sehr gut kennen. Sagt er, wieso? Sagt er, der war auch noch nie in Hongkong. Herr Doktor, das Mittel, was wir das letzte Mal verschrieben haben, ist einmal gewesen. Jeden Tag um 6 Uhr in der Früh habe ich meinen geregelten Stuhlgang. Da wird er was suchen, ist der Herr bei mir. Also, da wissen Sie, wer stimmt am 8. Woche. Da sitzt der Mann in einer Bar. Und sagt zu dem Barkeeper, bitte Whisky. Daneben sitzt einer und sagt, mir gegeben es auch gleich an. Schaut der Erste den Zweiten an und sagt, das ist aber nicht shit, da hat er mich auch spoten. Der Erste spot ihn nicht an. Ich stehe da selber. Im Moment kommt der Herr und sagt, gehen Sie einen einfachen Whisky. Sagt der Zweite und mir an. Sagt der Erste zum Zweiten, ich hab sie gewusst, dass das mir ausspotten. Sagt der Dicke, ihnen habe ich nicht ausgespotten. Den habe ich ausgespotten. Da fahren sie auch der mit einem Wagen durch Madrid. Auf einmal sind sie am Menschenablauf, ein Haus brennt. Die rennen alle zwei hin, schreit im 8. Stock eine Frau, retten Sie mich! Der eine reißt seinen roten Mantel auf und sagt, halt auf! Springen Sie! Ich springe da, wie so ein Meter über den Mantel ist, sagt er, alle! Da kommt ein Mann in der Balmers-Filiale und sagt zu der Verkäuferin, gehen Sie bitte, ich hätte gerne einen BH. Sie sehr gern, was für Größe denn, mein Herr? Das ist der 58. So 58? Das gibt's nicht. Da hören Sie, bist doch gemessen. Was mit was? Sagt er mit dem Hut? Da sitzen drei alte Muttern im Park auf einer Bank und stricken. Auf einmal sagt die Erste, jetzt bin ich 75 Jahre alt geworden und mir ist noch nie ein Maschen beim Stricken gefallen. Sagt die Zweite, und ich bin 85 geworden und hab noch alle 32 Cent im Mund. Sagt die Dritte, und ich bin 91 geworden und hab mir noch die Jungfrauenschaft bewahrt. Toi, toi, toi. Ein großer Boxkampfabend in der Stadthalle. Der Gong ertönt zur ersten Runde. Der Boxer geht aus seiner Ecken viere. Auf einmal hat einer aufs Auge. So ein Kater, Mund hängt ihm so runter. Der kommt in seine Ecken zurück, sagt zu seinem Betreuer, sag einmal, wie bin ich heute? Sagt er einmalig. Sagt er, wie ist der Gegner? Sagt er, schlecht. Zweite Runde, der geht wieder pum, aufs zweite auf. Der kommt er so zurück, sagt er, sag einmal, wie bin ich heute? Sagt, ich hab dir eh schon gesagt, einmalig. Sagt, wie ist der Gegner? Sagt, der schlecht. Sagt, der erst einen Pass am Ringrichter auf. Irgendeiner haut mich da deppert. Da treffen sich zwei Freunde, auch jedes vom Beruf Gärtner. Da haben wir gesagt, eine zum anderen, sag einmal, Peppe, wieso hast du ein blaues Auge? Sagt, da steht davor, mein Alter ist gestern am Rechen gestiegen. Ich sag, da hast du ein blaues Auge? Sagt, ich hab alle gelacht. Da treffen sich zwei Frauen am Naschmarkt, sagt die eine zur anderen, na, sie haben's gut, sind verheiratet, haben einen Hausfreund, sagt die, hören Sie mal auf, einer verlassen sich am anderen. Kommt ein Mann in der Redaktion einer Zeitung und sagt zu dem Redakteur, gehen Sie bitte, ich möchte gerne Heiratsannonsen aufgeben. Sagt er, sehr gern. Einspaltig oder zweispaltig? Sagt er, was, das gibt's auch. großes Konzert in München, Löwenbräu, singt eine Koloratursängerin. In der dritten Reihe sitzt ein alter Münchner und schaut so auf. Der singt weiter. Da kommt plötzlich eine Dame zu spät, geht bei der Reihe rein, wo der alte Münchner sitzt, geht in der Dunkelheit so durch, wie es bei ihm ist, sagt sie, entschuldigen Sie, ist das Erna Sack? Sagt der Name, nie, warum? Da geht mitten im Ozean ein Schiff unter. Der Kapitän lässt sämtliche Passagiere an Bord rufen. Wir alle um sind, sagt er, die Frauen und die Kinder nach links, die Herren nach rechts. Bleibt in der Mitte einer stehen und sagt, und ich soll wohl sterben. Da verlassen zwei Männer das Spielcasino in Baden. Der eine splitternackt, der andere nur Unterhosen an. Einmal sagt der Splitternackte zu dem mit der Unterhosen, siehst du, das gefällt mir an dir so. Du weißt immer, wann man aufhören muss. Da fährt ein Mann verkehrt in eine Einbahn rein. Der Wachmeister macht und sagt, na, was haben Sie denn jetzt gemacht? Seh. Entschuldigen, halten Sie mich nicht auf, ich habe keine Zeit. Ich habe ein Rendezvous in Hollerbeck. Und der was sagt mir Hollerbeck? Der Trimmel ist auch dabei. Der was sagt mir Trimmel? Den Huber müssen Sie kennen. Und wer ist der Huber? Also das bin ich. Ein älterer Seebauer verlässt das Kaufhaus Staffer, bis auf der Straße stehen und sagt er zu ihr, um Gottes Willen, jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich mir einen Kamm kaufe. Sagt sie, du? Das ist doch ein Glatzen. Und dann ohne, dass du auch einen Busenhalter kaufst. Kommt der Mann von der Arbeit zu Hause, sagt seine Gattin zu ihm, siehst du das? Vorige Woche habe ich die Nachbarin gesehen mit einem neuen Glau. Und gestern habe ich sie gesehen mit einem neuen Pützmann. Was hab ich? Denn du hast vier Kinder. Sag sie, ja, wenn es nach dir gegangen wäre, hätte ich nicht einmal die. Da treffen sich zwei Freunde, sagt einer zum anderen, sag ich mal, Franzl, kochst du auch selber? Dann sagt er, freilich. Sagt er, was kochst du da so? Sagt er, Beefsteak. Sagt er, immer Beefsteak? Sagt er, freilich. Ich sag, das Einfachste. Nimmst du ein Stückchen Fleisch, lass das abprasseln. Dann drehst du es um, lass das wieder abprasseln. Dann schützt zwei Cognac drüber, zwei Schlägerwitz, zwei Whisky. Der hörst, wie schmeckt denn das? Dann sagt er, das Fleisch ist nicht besonders, aber das Soft. Gehen zwei Jäger auf die Birsch, wie sie so durch den Wald gingen, auf einmal sehen sie, beim Gebüsch, da sind Zwölfe in der Viere stehen. So da nicht zum anderen, erst schieß ich! Und der legt ab. Noch einmal, etwas links, rechts. Von mir kommt einer Führer mit den zwei Geweih am Schädel. Deine Jäger, sind sie wahnsinnig? Sie gingen da als Hirsch, der blöd würde sein. Voriges Jahr bin ich als Treiber gegangen. In der Führerscheinprüfung beschließt der Prüfer, weil ihm der Prüfling so unsympathisch ist, dass er ihn durchfallen lässt. Der steht dem eine Frage um die andere, eine schwerer wie die andere, der beantwortet jede Frage exakt richtig. Nach 90 Fragen weiß der schon keine Frage mehr, denkt er sich aber beim Fahren, da lasse ich ihn poltern. Der schleppt ihn zwei Stunden durch Wien, der fährt wie ein Herrgott. Von mir sagt er zu dem Herrn, fahren Sie mal da rechts zu. Der fährt rechts ran, sagt er, passen Sie auf. Ich stelle Ihnen jetzt eine Frage. Wenn Sie mir die beantworten, kriegen Sie einen Führerschein. Sagt er, bitte. Sagt er, was machen Sie, wenn Sie 100 Kilometer gefahren sind und bemerken, dass Sie den Zündschlüssel vergessen haben? Na ja, sagt er, da gebe ich einen Winker links aus, rechts aus, vor rechts zu. Steig aus und schau, was für Trottel mich da 100 Kilometer geschoben hat. kommt ein Mann, ein Schwerhöriger, zum Wunderdoktor, was zu untersuchen. Wie er fertig ist, sagt er, was bin ich denn schuldig, Herr Doktor? Sagt er, 40 Schilling. Sagt er, wie viel? 70? Sagt er, nein, 60. Der Huberbauer kommt zu seinem zuständigen Hochwürden und sagt, sag mal, Hochwürden, von was kommt denn das Rheumatismus? Herr May, sagt er, Huber, das kommt von unsoliden Lebenswandel, von Tschechen, vom Fressen und von übermäßigem Weiberkonsum. Weißt du, was ich meine? Hm? Hast du schon arg? Zwickst du schon stark? Sagt der Huber, mei, ich hau'n sie gar nicht. Ich bin in der Zeitung gewesen, der Papst soll's haben. Da kommt ein Mann zum Heurigen, setzt sie nieder, sagt der Wirt zu ihm, was kriegen wir denn? Sagt er, zwei Vierteln. Sagt er, sie meinen einen halben. Sagt er, nein, nein, zwei Vierteln. Sagt er, bitte sehr, bringt ihm die zwei Vierteln, der trinkt eins aus, trinkt das zweite aus, bestellt sie noch zwei, trinkt sie ebenfalls eins nach dem anderen aus. Das geht so wochenlang weiter, jede Woche kommt der Arme zweimal zum Heurigen, bestellt sie immer zwei Vierteln. Den Wirt lässt das keine Ruhe. Nach Wochen sagt er zu ihm, sagen Sie einmal, hat das was auf sich, dass Sie da statt einem halben immer zwei Vierteln trinken? Sagt er, ja, ja, das hat was auf sich. Wissen Sie, mein Bruder, der ist vor Wochen ausgewandert und das war so ein begeisterter Heurigengeher. Und ich habe gesagt, Pepe, wenn du damit nicht mehr da bist und ich gehe zum Heurigen und trinke ein Viertel, dann trinke ich eins für dich mit. Sagt er, hören Sie, das finde ich nicht. Sagt er, gönn's. Nächste Woche kommt einer, sagt, Herr Wirt, ein Viertel Wein. Sagt er, um Gottes Willen. Ist der Bruder gestorben? Sagt er, nein, nein, ich muss trinken, hab gewählt. Da kommt ein Mann in ein Spezialgeschäft und sagt zu dem Verkäufer, geht's bitte, krieg den Hörapparat, der was denn da auslagt liegt. Was kostet denn der, hä? Sagt er, 2460 Schilling. Wie viel? 2460 Schilling. Der ist 18-kreditiges Gold. Sagt, der ist mir teuer. Haben Sie keinen billigen? Der oh ja, einen aus Dubel. Der kostet 490. Wie viel? 490. Sagt, der ist mir teuer. Haben Sie keinen billigen? Sagt, der oh ja, mein Schilling. Sagt, der mein Schilling? Wie funktioniert denn der? Sagt, ja, da kriegen Sie ein Water ins Ohr und einen Draht ins Taschel. Dann sagt der Herr, ich da besser? Sagt er, nein, aber die Leute, was die sehen, die reden lauter. Wie? Vor nicht langer Zeit sind wir im Kino gesessen, auf einmal geht das Licht aus. Hör ich eine weibliche Stimme. Ernst, geben Sie die Hand weg. Nicht sie, sie. Zehn Minuten drauf, wieder eine weibliche Stimme. Sagen Sie mal, was suchen Sie denn mit Ihrer Hand? Eine männliche Stimme. Sie schauen auf die Leiber und ich will schon finden, was ich so. Da kommt ein Mann zum Doktor und sagt, ja Doktor, weißt du, was das ist? In letzter Zeit sieht er mir so die Hände. Sagt er, sie trinken wohl zu viel. Sagt er, nein, das meiste verschiede ich. Treffen sie zwei Freunde, sagt einer zum anderen. Sagt er, hörst du, was meine Frau jetzt zugenommen hat? In der ihre Unterhosen gingen schon 100 Kilo Erdäpfel rein. Sagt der zweite, das ist gar nichts. Ich war das letzte Mal in der Wäscherei mit der Wäsche. Hat die Wäscherin dort den Busen wieder von meiner Freundin angenommen und gesagt, soll mir die zwei Hauszelte auch stärken? Da trifft der Freund den anderen und sagt, jetzt sag einmal, Pepe, wie magst du das immer? Jeden Augenblick sehe ich dich mit einer anderen Frau. Eine schöner wie die andere. So, da warst du beim kleinen Trick dabei. Ich stehe mir vor Ecken und lasse die Autoschlüssel zu meinem Finger kreisen. Sagt er, das geht ein, ne? 100%. Gib mir mal deine Schlüssel. Der Burg hat die Schlüssel, der steht sehr verlegen, ich lasse es so greisen. Die Frauen gingen vorbei, schauen die Augen gingen weiter. Nach einer Stunde wird es ins Brett, der geht zurück und sagt, jetzt bitte bei mir geht das nicht. Ich lasse das schon eine Stunde die Schlüssel greisen. Die gingen alle vorbei, schauen die Augen gingen weiter. So der Trottel muss auch die Vorhautklammern von der Hose noch erfüllen. Deutscher Landwirt nach Berlin, liest ein großes Schild, echtes chinesisches Speiserestaurant. Da geht er rein, kommt ihm der Chinese entgegen. Der setzt sich nieder in die Speisekarte und sagt, Mensch, wer kann das lesen? Bringen Sie mal das hier. Da bringen Sie das auch noch. Der isst die ganze Speisekarte durch, wie er fertig ist, sagt er, oh, Zahlen! Zahlen! Oh Scheiße, die Butter vergessen! Kommt ein Mann zum allgemeinen Krankenkassier und sagt zu dem Portier dort, sagen Sie mal, wo liegt denn da der Meier? Sagt er, der Meier? Hören Sie, wir haben da 30 Meier. Wissen Sie keinen Vornamen? Nein, sagt er. Er sagt, irgendeinen Anhaltspunkt werden Sie doch haben. Ja, sagt er, wenn Ihnen das genügt, den haben Sie gestern eingeliefert. Den hat der Dampfwalzen überführt. Ach, sagt er, den meinen Sie? Der liegt auf Zimmer 21, 22, 23, 24. Da sagt der Lehrer zur Meisterin, zum Meister, sagen Sie mal, Herr Meister, wieso ist denn die Meisterin so dick? Er sagt, was, die kriegt ein Kind. Ach so. Sagen Sie mal, Herr Meister, ist ein Kind machen ein Vergnügen oder eine Arbeit? Er sagt, ja, ein Vergnügen. Sagt er, das habe ich mir eh gedacht, weil wenn es eine Arbeit gewesen wäre, hätte ich es eh müssen machen. Das Konzert im Konzerthaus, alles bummvoll, auf der Bühne steht der Geiger ganz in schwarz und spielt den Chandas von Monty. Wie er runterschaut, sitzt in der ersten Reihe einer, den rinnen so die Tränen runter. Kaum ist er fertig, geht er runter, sagt der Gens. Sie ist ein Ungar, sagt er, nein, ein Musiker. Zwei Maurer treffen sich, sagt der eine zum anderen, Charlie, fährst du am Samstag ins Weekend? Sagt der, nein, ich hab keine Zeit, zu mir kommen sich zwei Baumeister vorstellen. Zwei Freunde treffen sich, sagt der eine zum anderen, sag einmal, Franzl, wie war es denn gestern auf der Party? Sagt er, geht langweilig. Wenn ich meine Hosen gefunden hätte, war ich früher heimgegangen. Da kommt ein Mann zum Friseur, Punkt 5, reißt die Tür auf, schaut rein und sagt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sehr günstig, und ist weg. Der Lehrer schaut seinen Master, der ihn, der hat das gesehen, der ja, so narrischer. Nächste Woche dieselbe Zeit wieder. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, sehr günstig. Der erste Mal, der immer wieder kommt, rennt der nach. Das interessiert mich, wo der hingeht. Nächsten Tag und dieselbe Zeit wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Äußerst günstig. Und das weg. Na, der Bub hinterher am Nach, nach einer Weile kommt er zurück. Sagt der Meister, na, ist er zur Konkurrenz gegangen? Sagt der, nein, Meister. Zuerst ist er in eine Blumenhandlung gegangen und dann sind er eine Frau. Da steigt der Mann in die Trambein, vollständig besoffen. Vis-à-vis sitzt der Dame und sagt zu ihm, Sie sind ja besoffen. Das ist sowas. Sie sind ja auch besoffen. Sie sind ja grauslich besoffen. Und sie sind schier. Sie sind ja arg schier. Jetzt sind sie grauslich schier. Aber ich bin nur wieder nicht. Da kommt der Baumeister am Bau, lässt sich den Polier rufen. So, dann hab ich geht's und ich bin ganz zufrieden, wir sind bald fertig. Wir sind durch die Zimmer gegangen, auf einmal liegt dort in der Ecke einer und schlaft. So, da sagen sie mir, wer ist denn das? Also, das ist ein Maurer von uns. So, was heißt ein Maurer von uns? Der schlaft in der Arbeitszeit um mein Geld. So, bitte, Herr Baumeister, wecken Sie mir den nicht auf, solange er schlaft, kann er nicht kündigen. Nach Rom, besucht dort eine Gemäldegalerie mit einem Führer. Vor allem steht vor einem Bild und sagt, aha, Van Dyck. Sagt er, nein, Bruegel, meine Frau. Sagt sie, bei dem nächsten Bild sagt sie, Rembrandt. Sagt er, nein, Rubens, meine Frau. Sagt sie, auf einmal sagt sie, Picasso. Sagt er, nein, meine Frau, das ist ein Spiegel. Nach der Hochzeitsnacht wird das Ehepaar wach, sagt sie zu ihrem, geh Schatz, ich koche einen Kaffee, oder kannst du das auch nicht? Der Blau und der Grün, die steigen die eigene Nordwand. Wir kämpfen zwei Tage im Fels drin, im dritten Tag kommt der Schneesturm, die haut's dort runter. Die bleiben am Surfen gerade hängen und pendeln so in der Wand drin. Im nächsten Tag ein strahlendes Wetter, schaut der Tourist drüber mit dem Fernrohr. Dann sieht er die zwei da in der Wand pendeln, schon ganz blau und grün. Der ruft sofort das rote Kreuz an, die kommen mit dem Hubschrauber. Immer näher, bis schon ganz in der Nähe von den zwei sind, nimmt der Flugzeugführer sein Megafon raus und sagt, hier ist das Rote Kreuz. Hier ist das Rote Kreuz. Sagen wir zwar, wir haben schon gespendet. Herr Direktor Meier kommt eines Abends nach Hause, sagt zur Gattin zu ihm, geh Willi, viel mehr aus. Und der Gern bis zum Heiligen. Nussdorf grinst in Sieverin. Und warum wollen wir zum Heiligen? Ich möchte mal in die innere Stadt. Ich hab da gelesen in der Zeitung, so ein Nachtlokal, bring your family. So, da wo sind sie Maxim Wüst, das kenne ich ja gar nicht. So, dann nehmen sie halt ein Taxi. Na, hin und her, endlich hat es einmal so weit. Sie fahren bei Maxim vor, wie es aussteigen aus dem Taxi und der Portier. Oh, grüß Gott, Herr Meier. Er sagt, wer ist denn das? Er sagt, der alte Kriegskollege von mir. Sie kommen sogar drum, sagt die gerade, oh, grüß Gott, Herr Meier. Grüß Gott. Er sagt, wer ist denn das? Das ist die Gattin von Portier. Das ist ein Familienbetrieb da. Jetzt beim Tisch sitzen, kommt der Ober und sagt, grüß Gott, Herr Meier, Flasche und Sex. Was ist das, der Sohn? Ja, ist der Sohn. Im Laufe des Abends geht die Frau Meier auf die Toilette. Stehen zwei junge, hübsche Damen draus. Die eine kämpft sie gerade und sagt, was gesehen? Herr Meier ist da. Na, der rauscht zurück. Immer. Du willst mir sagen, immer. Nein, ins Gefangen. Ein ins Taxi. Den schimpft er mit dem Taxi. Auf einmal dreht sich der Taxi lang und sagt, wo was ist, Herr Meier? Hüß nicht, dann hauen wir es auf. Ein Kaplan wurde versetzt in die Provinz. Nach Wochen sagt der alte Pfarrer zu ihm, Herr Kaplan, jetzt war es endlich an der Zeit, dass Sie einmal die Messe abhalten würden, gönn's. Sagt der Herr Pfarrer, ich trau mich nicht. Da schauen Sie, jeder hat einmal angefangen. Machen Sie halt irgendwas, dass es leichter geht. Na, der geht hinter die Sakristei, haut so 6 Vierl mit 2 hintere, geht aus die Kanzel raus und predigt, Schweiß, rinnt am Abend. Er kommt zurück, sagt, Herr Pfarrer, wie habe ich es gemacht? Sagt er, sehr gut. Aber 2 Sachen haben mir nicht gefallen. Erstens einmal heißt es, der Kain hat den Abel erschlagen und nicht im Hintern treten. Und zum Schluss heißt es Amen und nicht Prost, gell? Eines Abends kommt Hans Moser nach Hause, ein bisschen abredet war er, spürt die Haustür auf, geht durchs Vorzimmer, zieht sich die Schuhe aus, geht ins Wohnzimmer rein. Auf einmal hört die Dame des Hauses, die Caroline, am Boschen, am Krochen, Wasser rauscht, Scherm klirren. Sie rennt um ins Wohnzimmer, hat der Moser in sein rauschtes Aquarium runtergehauen, sitzt auf der Erde, hat den Goldfisch in der Hand und sagt, ich werde da gehen aufs Herl schnappen. Da sitzt nun jetzt ein Mann beim Tisch, hat schon das 8. Viertel in sich, steht vis-à-vis einer auf und sagt, entschuldigen Sie, ich beobachte Sie schon die längste Zeit. Wieso beobachten Sie mich? Sie sind geheim, oder? Nein, aber Sie trinken schon das 8. Viertel. Na und? Der Herrn, Sie sind ja Alkoholiker. Und ich bin ein Abstinenzler. So, das ist mehr wie Oberinspektor. Sagt er, nein, aber sehr schädlich. Ich werde das beweisen. Er geht in den Garten raus, kommt mit einem Regenwurm zurück, schmeißt den Regenwurm in ein Glas Wasser rein. Der schwimmt da drin, sagt er, sehen Sie, natürliches Element Wasser. Der Wurm fühlt sich wohl. Jetzt passen Sie mal auf, nimmt den Wurm, haut ihm in 2 Glasleine, der macht einen Zucker, liegt am Boden, sagt er, was würden Sie daraus schließen? Sagt er, das ist ja ganz einfach. Man muss viel Wein trinken, dann hat man keine Wirm. In München, im Löwenbräu, großes Soldatentreffen, kommt der General rein in volle Adjustierung mit dem Klingelbaum da auf der linken Seite. Er geht durch die Reihen, auf einmal sitzt der jüngere Krieger da. Sagt der Kamerad, hoch im Krieg gewesen? Jawohl, General, 2. Weltkrieg. Bravo, haben Sie Auszeichnungen? Jawohl, General, ich 1, 2 Eigenlaubenschwertern. Bravo, weitermachen. Der geht weiter, sitzt der etwas fittere Krieger. Sagt der Kamerad, hoch im Krieg gewesen? Jawohl, General, 1. Weltkrieg. Der Bravo, haben Sie Auszeichnungen? Jawohl, General, ich 1, 2. Der Bravo, weitermachen. Und man sieht in die Ecken, sitzt der alte Krieger dort mit einem schneeweißen Bart. Der Kamerad, auch im Krieg gewesen? Jawohl, General. 1870, 71. Der Bravo, haben Sie Auszeichnungen? Nee, Herr General, aber Krieg gewonnen. Da kommt ein ungefähr 65-jähriger Mann mit seiner eben angetrauten Gattin, die ungefähr 21 ist, nach Rimini nach Hotel und sagt zu dem Portier, gehen Sie bitte, ich möchte ein Doppelzimmer. Sagt er, leider, wir haben nur mehr ein Bettzimmer für Sie, im 1. Stock und im 2. Stock für das Fräulein Tochter. Sind Sie wahnsinnig geworden? Das ist meine Gattin. Doch, entschuldigen, Sie bekommen natürlich das schönste Doppelzimmer, das wir haben. Den nächsten Tag auf einmal kommt er über die Stirn runtergesprungen, frisch rasiert, im weißen Jacket. Ich gehe jetzt segeln, Herr Portier. 10 Minuten drauf kommt sie über die Stirn und gern da runtergeschliffen. Sagt, Herr Portier, ich bin betrogen worden. Sagt, Gottes Willen, von wem? Sagt, von meinem Mann. Sagt, wieso? Sie hat ja gesagt, er hat 40 Jahre gespart und ihr glaubt, er geht. In einem Drugstore in Amerika, Sie wissen, was das ist, ist das ein großer Verkaufsladen, wo man alles kriegt, von Hemdknäpferl bis zum Schnierlsamtanzug. Man kann sich dort baden, man kann dort essen, man kann wohnen. Kommt der kleine Kohn rein und sagt zu dem Verkäufer, sagen Sie mal, machen Sie auch eine Harnprobe? Sagt er, selbstverständlich, mein Herr. Sagt er, dann waschen Sie sich die Hände und geben Sie mir Sandwich. Zwei Wagen stoßen frontal zusammen, großes Autounglück, Bei den Anwohnern haut es vier Achsopferne raus. Sofort steht der Inspektor dort mit strahlendem Blick, mit dem Birkel, mit dem Bleistift. Sagt er, wer ist da gefahren? Sagt der eine, das ist das Komische. Wir sind alle vier hingesessen. Da kommt sonntags früh ein Mann nach Hause, klopft an die Tür, schaut seine Gattin raus und sagt, wie schaust denn du aus? Sagt der Bussi, was soll ich denn ausschauen? Du bist ja schon wieder besoffen. Sagt der Bussi, schon wieder, noch immer. Sagt, du warst doch auf der Jagd. Wo ist die Beute? Sagt der was für die Beute? Was, Schatzi, mit der Beute ist das nicht so. Beim ersten Schuss hat der Anstand gewackelt. Beim zweiten haben wir daneben geschossen. Beim dritten, den wir endlich getroffen haben, war der Hass so glatt, sich gar nicht auszahlt, dass wir ihn mitnehmen. Sagt sie, wenn du nächsten Sonntag nach Hause kommst und vergiss die Beute, dann kannst du was erleben. Na, der geht am Samstag in der Geflügelhandlung, sagt zu dem Fräulein, gehen Sie bitte, ich hätte gerne einen Hasen. Sagt sie, ja, da sind Sie an der richtigen Stelle. Suchen Sie ihn dann aus. Und die Herren, sie sind ja alle ausgezogen. Sagt sie, leider, wir kriegen es so geliefert. Da packen sie auch rein. Na, der kommt am Sonntag heim in den Rucksack. Servus, Schatzi, Bussi. Sagt sie, wo ist die Beute? Sagt sie, im Rucksack. Und die greift eine zart in den Hosen und sagt, sie ist ja ausgezogen. Sagt sie, ja, den haben wir auch beim Baden erwischt. Na, sagt sie, und das schnirrt um den Hals mit den Zedeln? Sagt sie, ja, das war die Nummer von seiner Kabine. Gewerkschaftstreffen im Konzerthaus. Der Gewerkschaftspräsident hält eine Ansprache. Genossen, wir haben uns die 45-Stunden-Woche erkämpft. Wir werden weiterkämpfen, dass wir nur mehr mittwochs arbeiten brauchen. Donnernder Applaus, aber man schreit hinter einer jeden, Herr Präsident. Großes Holzfällertreffen in Toronto in Kanada. Nennengeld 5 Dollar. Die ganzen Holzfäller schlagen sich dort ein zum Wettkampf mit nacktem Oberkörper. Da fliegen so die Scherzeln in der Luft immer durch. Kommt ein ganz kleiner Mann hin zu den Veranstaltern und sagt, wie statten Sie kommen? Darf ich hier mitmachen? Der Herrn Smutensinger da nicht ein bisschen zu viel zu. Schauen Sie sich die Regeln einmal an. So, ich will nichts gewinnen, ich möchte einmal probieren. Ich will nur 20 Dollar. Also da wollen Sie mir so überreden. Na, der gibt ihm einen Haken, der geht zu seinem Baum hin, der Kleine reibt auf. Der Baum fliegt um. Sagt er, um Gottes Willen, wo haben Sie denn das gelernt? Sagt er, in der Wüste. Also der Herrn, so gibt es ja keine Baum. Sagt er, jetzt nicht mehr.